1969. Einstellung von Radio Moldau. Die Geheimhaltung des Senders platzte sehr schnell. Bald war bekannt, dass das Programm von den Antennen des Senders Wilsdruff abgestrahlt wurde. Im Dunkeln blieb dagegen, wo das Programm produziert wurde. Allerdings wurde den Hörern bald klar, dass es sich hierbei um ein Instrument der Staaten des Warschauer Vertrages handelte. Massive Proteste seitens der Tschechoslowakei führten schließlich am 13. Februar 1969 zur Abschaltung und zur Umwandlung in ein offizielles Auslandsprogramm von Radio Berlin International. DD64 überträgt das Konzert Artists Against Apartheid für Nelson Mandela aus dem Londoner Wembley Stadion zu Beginn der Veranstaltung aus Vorsicht noch zeitversetzt, da DD64 mit ARD-Stationen zusammengeschaltet ist und deren Kommentarton nicht über DD64 laufen soll, dann jedoch live, da nur die reine Musikleitung anlag mit Reportereinblendung von DD64-Mitarbeiter Petra Schwarz und vom Großbritannien-Korrespondenten des DDR-Rundfunks und ersten DD64-Chef Sigmar Krause. Thank you. DDR1 am 7. Juli 2021, ein Mittwoch. Guten Nachmittag, Original Berlin. Wir schenken die heutige und die morgige Sendung einer großen Künstlerin, die heute ihren Geburtstag feiern kann. Heidemarie Wenzel. Vor einigen Jahren durfte ich sie interviewen. Das komplette Interview heute und morgen und dann am Wochenende nochmal in dem Format Was wäre wenn? Außerdem ein neues Deutschland. Da geht's heute in das Jahr 1983 und jetzt unser musikalisches Feuilleton, die Geburtstagskinder. Elisabeth von Thüringen. Als Thüringer darf ich das. Leon Feuchtwanger, Vittorio De Sica, Gustav Knuth, Kurt Krenz, ein sorbischer Kommunist, der Verleger Ernst Klett, Ludwig Pelzer, der Mörder Rudolf Pleyel, Wolfgang Clement, Rosel Zech, Gabriele Dossi, Shelley Duvall, Gottfried Vollmer, Billy Campbell, alles Schauspieler, Filmproduzent und Regisseur Lars Büchel, Nina Hoss, Stefanie Stumpf, die Sängerin Casey Brown und eine Reihe von Künstlern, die wir spielen wollen. Für alle Tanzbären, Alesso, er feiert heute Geburtstag, wir hören ihn zusammen mit Calvin Harris und dem Frontmann von den Hurts. Wanda Shepherd, die Country Lady, wir hören sie zusammen mit Dan Hill. Can't We Try, Top Ten Hit 1987. Wir feiern mit Blondie Chaplin, der war 1973 bei dem Holland-Album von den Beach Boys dabei. Von diesem Album gibt es gleich eine Single, aber auch Solo Bye Bye Babe. Bettina Göschel, die Kindermusikantin, Sechs kleine Seepiraten und Fredel Fesel, Kult aus Bayern, das Fußballlied. Auch aus Bayern, Fancy. Aus Italien, Toto Cutugno. Zwei Titel gibt es von Ringo Starr und gleich drei von Les Paul und Mary Ford. Mary Ford hatte am 6. Juli Geburtstag. Anton Karas, der das Thema zum dritten Mann schrieb. Und es geht klassisch in den Tag mit Gustav Mahler. Thank you. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist gelb. Da, das Futterhaus, die mit dem gelben Hund. Besuchen Sie uns und entdecken Sie die große Auswahl an Tiernahrung und Zubehör mit individueller Beratung. Das Futterhaus. Die mit dem gelben Hund. Im Sommer ist alles leichter, weiter, freier, einfach unbegrenzt. Unbegrenztes Datenvolumen ist aber auch nicht schlecht. Freut euch auf das, was kommt. Mit Magenta 1 Unlimited für euch und eure Liebsten unbegrenztes Datenvolumen im größten 5G-Netz. Jetzt überall bei der Telekom. Also, wir haben uns Ihr Auto angesehen. Und das wird nicht billig. Wir mussten den überspringen. Wird austauschen. Und ganz ehrlich, wir sollten auch den überspringen. Und das Motor überspringen. Sparen Sie sich das finanzielle Drama mit CarNext und sagen Sie Hallo zur neuen Art des Gebrauchtwagenkaufs. Bei uns bekommen Sie ein volles Jahr Garantie. CarNext. Tolle Autos. Ganz einfach. Targobank, Sarah Muth. Hallo, ich rufe wegen meinem Pony an. Deinem Pony? Papa hat gesagt, da muss er erst mal Frau Muth fragen. Okay, dann gib mir doch mal deinen Papa. Die Targobank gibt kleinen und großen Träumen Rückenwind. Mit dem Wie-für-mich-gemacht-Kredit. Jetzt beraten lassen. In der Filiale, am Telefon oder auf targobank.de. Wir geben Rückenwind. Targobank. Marke bei Aldi Nord? Kann so richtig lecker. Und ist jetzt noch günstiger. Nur diesen Samstag. Crunchips 175 Gramm statt 1,49 Euro nur 88 Cent. Oder Brunch Brotaufstrich 200 Gramm verschiedene Sorten statt 1,69 Euro nur 99 Cent. Kann viel, kostet wenig. Jetzt bei Aldi Nord. The end is dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Although your many million dreams away, each night I'll say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn is breaking through a great tomorrow, but the memories we share are there to borrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my Bye. sign of use. Where there's music, how near, how far. Where there's heaven, it's where you are. The darkest night would shine if you would come to me soon. And until you will, still my heart, how high. Hier ist Moskau. DDR. sto bene con te. E mi diceva, tu sei tutto per me. Se non è amore, dimmelo tu, cos'è? Si addormentava abbracciandosi a me, mi risvegliava con un bacio e un caffè, e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore, dimmelo tu, cos'è? E poi restava a parlare di noi, solo noi, solo noi. Dimmi che tu mi vuoi, solo noi, solo noi. Il respiro di noi, solo noi, solo noi. Dimmi che nessuno ti ha fatto tremato mentre eri con me. Solo noi, solo noi. Le montagne se vuoi, solo noi, solo noi. Prati verdi se vuoi, solo noi, solo noi. Dimmi che non sai stare da sola un minuto se non sei con me. Odio l'aurora, ora che non ci sei. Scende la sera, entri dentro di me. Se non è dolore, dimmelo tu, cos'è? Ti penso ancora, ma tu non sei con me. Solo noi, solo noi. Dimmi che amore è, solo noi, solo noi. La mia mente dov'è? Solo noi, solo noi. Odio queste lenzuola che sento, cancella il profumo di te. Solo noi, solo noi. Le montagne non vuoi, solo noi, solo noi. Prati verdi non vuoi, solo noi, solo noi. Mi dicevi che non puoi restare un minuto lontano da me. Solo noi, solo noi. La mia casa non vuoi, solo noi, solo noi. Vendo tutto se vuoi, solo noi, solo noi. Odio queste lenzuola che il tempo cancella il profumo di te. Noi solo noi, noi solo noi, noi solo noi, noi, noi, noi solo noi, noi solo noi, noi solo noi, noi solo we'll be right back. with your internal heat and more. Fire in your eyes, burn twice. Help me with your China's eyes. Fire in your veins, chains and pains. Show me all your China's games. Spiele ich noch ein sportliches Lied. Es heißt das Fußballlied. Das war der Anpfiff. »44 Fußballbeine rasen hin und rasen her, denn das Spielfeld ist begrenzt und das macht's besonders schwer.« Manchmal bleiben sie auch stehen oder treten nach dem Ball. Das kann jeder selbst bestimmen, das ändert sich von Fall zu Fall. Einer ist meist schwarz gekleidet, hat ein Ding, auf dem er pfeift, und die Spieler sind beleidigt, wenn er in die Tasche greift. Denn da drin, da hat er Karten, rot und gelb, recht gut gemischt, und die zeigt er dann dem Spieler, der nach seinem Gegner drischt. Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint. »70.000 auf den Rängen spielen in Gedanken mit. Mancher ist so begeistert und gibt dem Vordermann einen Tritt. Jedes Spiel wird bar bezahlt auf Pfennig und auf Heller. Und legt man ein paar Scheine drauf, dann laufen sie schon schneller, ja. Ja, ja. Gut, Smei, du spielst nicht mit. Jedes Spiel hat auch ein Ende, denn die Spieler werden matt. Morgen steht's dann in der Zeitung, wer das Match gewonnen hat. Und am Ende der Meisterschaft weiß man, wer am meisten schafft. Wer der Meister ist der Welt, der kriegt auch das meiste Geld. Für Geld, da kann man vieles kaufen, auch Leute, die dem Ball nachlaufen. Hey! aufs Meer. Ein zweiter sagt, ich komm mit, das freut den ersten sehr. Ein zweiter sagt, ich komm mit, das freut den ersten sehr. Hey, hey, ja, ho, hey, ja, ho. Zwei kleine Seepiraten staunen, was ist das? Denn ein dritter ist an Bord und steigt aus einem Fass. Denn ein dritter ist an Bord und steigt aus einem Fass. Hey, hey, ja, ho, hey, ja, ho. Drei kleine Seepiraten rudern um ein Riff. Da schwimmt der vierte auf sie zu und klettert auf ihr Schiff. Da schwimmt der vierte auf sie zu und klettert auf ihr Schiff. Hey, hey, ja, ho, hey, ja, ho. Vier kleine Seepiraten gehen nun an Land. Hier finden sie den fünften, der liegt faul im warmen Sand. Hier finden sie den fünften, der liegt faul im warmen Sand. Hey, hey, ja, ho, hey, ja, ho. Fünf kleine Seepiraten essen gerne Fisch. Da rennt der sechste schnell herbei und setzt sich an den Tisch. Da rennt der sechste schnell herbei und setzt sich an den Tisch. Hey, hey, ja, ho, hey, ja, ho. Sechs kleine Seepiraten buddeln in der Nacht. Sie finden einen Schatz, nun wird gesungen und gelacht. Sie finden einen Schatz, nun wird gesungen und gelacht. Hey, hey, ja, ho, hey, ja, ho. Sechs kleine Seepiraten tanzen nun im Kreis. Doch bald sind sie alle müde, hört sie schnarchen leis. Und der erste Pirat, der schnarcht so. Dann der zweite Pirat. Nun der dritte Pirat. Jetzt der vierte Pirat. Dann der fünfte Pirat. Und der sechste Pirat, der schnarcht so. Glückwunsch zum neuen Auto. 15.000 Euro. Sind ein echtes Schnäppchen. Fehlen nur noch die Fuß... Überspringen. Die zusätzlichen... Überspringen. Und die 6... Überspringen. Und am Strich sind wir dann bei 16... Überspringen. Sparen Sie sich die zusätzlichen Kosten mit CarNext. Und sagen Sie Hallo zur neuen Art des Gebrauchtwagenkaufs. Bei uns bekommen Sie einen festen Pauschalpreis. CarNext. Tolle Autos. Ganz einfach. On my way to hostility. Temperatures rising, living's rough. I see your face cloud over like a little girl's, and your eyes have lost their shine. You whisper something softly I'm not meant to hear. Baby, tell me what's on your mind. I don't care what people say about the two of us from different worlds. I love you so much that it hurts inside. Are you listening? Please listen to me, girl. Can't we try just a little bit harder? Can't we give just a little bit more? Can't we try to understand that it's love we're fighting for? Baby, that it tears me up inside. I hear you on the telephone to God knows who, spilling out your heart for free. Everyone is someone they can talk to. Girl, that someone should be me. So many times I've tried to tell you. Oh, might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. 'Cause freedom is a lonely road. We're under control. Theo Hatchcraft von den Hurts schenkte diesem Alesso-Titel seine Stimme. Wonderful Life war ja der große Hit der Band, mir gefiel Better Than Life immer ein bisschen besser. Episch, die Hurts auf DDR1. Second is a lifetime, and every minute more brings you closer to God. And you see nothing but the red lights. You let your body burn like never before, and it feels better than love. Yeah, it feels. Every second is a lifetime, and every minute more brings you closer to God. And you see nothing but the red lights. You let your body burn like never before, and it feels better. Vorgänger des Synthie-Pop, Hertz. In der DDR dafür verantwortlich, Falkenberg, IC, hier mit Sternmeißen mein Weg. Marie Wenzel feiert heute Geburtstag. Ihr ist die zweite Stunde geschenkt. DDR 1 Original Berlin. DDR 1. Heide Marie Wenzel, hallo. Hallo. Ich begrüße Sie und habe ein wunderschönes Zitat von Ihnen gefunden. Damit möchte ich beginnen. Ich bin mal deswegen Schauspielerin geworden, weil ich meine Begeisterung für Literatur mit den Menschen teilen wollte. Was können Sie dazu sagen? Ja, das stimmt. Ja, das war, als ich in der 9. Klasse war, auf der Oberschule. Das war 59 und das war das Schiller-Gedenkjahr. Und wir nahmen natürlich im Deutschunterricht deutsche Klassik durch. Und alle mussten ein Gedicht lernen, entweder von den Fischer von Goethe oder die Kraniche des Ibikus von Schiller. Und der Fischer von Goethe hat nur 4 Strophen und die Kraniche des Ibikus natürlich 13, glaube ich, oder 14. Und alle lernten natürlich den Fischer, aber ich lernte natürlich die Kraniche des Ibikus, weil ich Schiller schon in der 5. und 6. Klasse unter der Bank las und ein totaler Schiller-Fan war. Und dann gefiel das meiner Deutschlehrerin so gut, dass ich also in das Programm, das sonst nur die 12. Klasse machte, in der Aula für die Eltern, also mitmachen durfte mit den Kranichen des Ibikus. Und ich stand da ganz alleine auf dieser großen Bühne und auch würde ich mich heute nicht mehr trauen, ohne den Text. Ich war absolut textsicher. Und es gab dann einen Moment, es gibt eine wunderschöne Stelle. Ich wollte Sie gerade bitten, ja. Es gibt eine wunderschöne Stelle da drin. Und stille war es, als ob die Gottheit nahe wäre. Es spielt ja in einem Theater, wo dann der Mörder sich selbst verrät durch die Kraft des Theaters. Und stille war es, als ob die Gottheit nahe wäre. Und als ich das sagte, merkte ich, dass es tatsächlich in dieser Aula mit diesen knarrenden Stühlen ganz still war. Absolut still. Und da dachte ich, das ist es. Das ist es. Ich wusste, dass ich irgendwas mit Sprache machen will. Ich dachte, studiere dann Germanistik, ne, nach dem Abitur. Und da dachte ich, das ist es. Das ist der Weg. Die Leute so zu begeistern, dass sie meinen Schiller so lieben wie ich. Mir als Moderator geht es auch ein bisschen so, ich möchte den Menschen Ideen geben, was sie mal anschauen können, was sie sich mal anhören können. Ja, und drum ist Heidemarie Wenzel hier zu Gast. Getroffen haben wir uns in Arnstadt. Dort habe ich sie eingeladen und dann haben sie gleich gesagt, naja, also mit aktueller Musik kenne ich mich nicht so aus. Ich liebe Bach, was ja nun in Arnstadt wirklich passt, oder? Das passt wunderbar. Ich habe ja in Arnstadt auch schon einen Film gedreht, auf den wir später noch zu sprechen kommen werden. Aber da ist mir das gar nicht aufgefallen. Vielleicht stand die Skulptur da auch noch nicht. Ich habe ja entdeckt, dass es eine wunderbare Skulptur auf dem Marktplatz gibt von einem jungen Bach. Während man Bach ja immer als voluminös und als der große Alte in Leipzig sieht von diesem Gemälde, eben dieser lange, schlaksige junge Kerl, der ja einfach hinreißend gewesen sein muss, so begabt und schön, wie er war. Und es ist ja bekannt, er durfte also die Orgel selber begleiten, wie sie gebaut wurde und ausprobieren. Er war also richtig schon eine Chefstellung und es war seine erste Organistenstelle. Er wurde dann ein bisschen, hatte Schwierigkeiten dann mit dem Rat, weil er immer eine junge, sehr hübsche, junge oder junges Mädchen mit da oben hatte, die er dann später aber heiratete. Das wurde seine erste Frau. Also er war einfach, es ist einfach eine, und die ist so schön, weil man Bach auch mal ganz, ganz jung sieht und weiß, die Begabung, das ist schon alles in ihm drin, aber er ist eben auch jung und frech und erotisch und das war er ja ein Leben lang, das ist ja auch in der Musik drin. Das stimmt. Gibt es ein Lieblingsstück von Ihnen? Ja, es gibt vieles, aber natürlich die Johannespassion, das rührt mich jedes Mal zu Tränen, auch die Matthäuspassion, also eigentlich, da gibt es Stellen, erbarme dich um unsere Tränen willen, also das ist, wenn ich ganz kaputt bin, spiele ich mir das vor und dann weine ich und danach bin ich getröstet und es geht mir gut. Ich muss sagen, ich bin ja mit dem Fernsehen auch groß geworden zu DDR-Zeiten und wenn ich an Bach denke, denke ich an Ulrich Theiner, aber wir spielen jetzt die Johannespassion. Ich schwöre dir, Gott, es wird um meine Geschenke. Ich Bach, Heidemarie Wenzel. Wie kamen Sie zur Schauspielerei? Beworben, genommen, gesiegt? Naja, eigentlich wollte ich erst Maßschneiderin werden. Also ich wollte ein Jahr nach dem Abitur einen Beruf lernen. Und es gab eine Möglichkeit, und bei der Staatsoper, weil ich da schon als Komparse die ganze Zeit gearbeitet habe, habe ich mich beworben, wurde auch genommen, weil die wollten ausbilden, aber wollten gar nicht alle übernehmen. Und ich habe gesagt, ich will Schauspielerin werden, aber ich will ein Jahr überbrücken. Dann habe ich einen Beruf und dann in diesem Jahr bereite ich mich vor auf die Prüfung und mache die Prüfung und so weiter. So, dann kam eine Berufslenkung. Keiner durfte werden, was er wollte in unserer Klasse. Keiner durfte studieren. Alle wurden irgendwie irgendwo hingesteckt und mir boten sie an, ja, Näherin bei Treffmodelle, was ich also kannte, wo man immer nur die Naht näht. Und da habe ich gesagt, nein, nein, nein, nein. Und die waren alle am Verzweifeln. Da sie mich aber alle liebten, weil ich jedes Jahr ja Theater spielte für die Schule, hielten sie noch still. Und ich sage, jetzt mache ich die Prüfung. Habe mich also in 3 Wochen vorbereitet mit meiner Freundin Renate Krossner, die in meiner Klasse war. Und haben gesagt, jetzt ran, ne? Und dann haben wir also die Eignungsprüfung bestanden und dann musste man die Aufnahmeprüfung bestanden. Und die Aufnahmeprüfung war zwischen mündlichen und schriftlichen Abitur. Und also zwischen, das schriftlich war ab, und da habe ich gedacht, ne, ihr könnt mich doch, als ich sie bestanden habe. Aber ich habe auch noch das Abitur bestanden, nicht so glänzend, aber das war mir nun Schnuppe. Und ja, das war ein Glücksfall. Sehr jung haben Sie Ihre ersten Rollen gespielt und die erste größere war in dem Film Abschied. Das ist ein Becher-Roman gewesen, Johannes R. Becher, von Egon Günther, der Film. Was können Sie zu diesem Film sagen? Naja, früh, ja, jung. Also ich meine, so jung war ich nicht, ich war 21, ne? Oder 22, als der Film gedreht wurde. Das kam zustande, weil mein erstes Engagement in Rostock war. Ich wollte ja natürlich ans Theater, ich wollte ja Schiller spielen. Und überhaupt, also nicht nur Schiller, aber an Film habe ich gar nicht gedacht, obwohl ich jedes Jahr, also jede Woche mit meiner Mutter, wir hatten so ein kleines Eckkino, eigentlich in einen Film ging. Aber es waren vor allen Dingen französische Filme, auch ein paar DEFA-Filme. Aber Film war gar nicht auf meinem Schirm. Und als ich dort in diesem ersten Jahr war, kam eben in der zweiten Hälfte Egon Günther als Gastregisseur, den ich natürlich vorher gar nicht kannte, machte dort ein Okesi und ich war auch besetzt. Und das war auch eine wundervolle Arbeit. Ja, und er sagte aber schon nach 3 Tagen, ich bereite einen Film vor, ich hatte eingeschrieben, aber du wirst das spielen. Ja, also ich dachte, ja, kann er mir ja viel erzählen, ist mir auch ganz egal, ich will jetzt hier Theater spielen. Aber Tatsache, dann, und Gott sei Dank stritt ich mich mit Herrn Perten, der ja damals schon also politisch sehr merkwürdig war, und der sagte, ich sollte nach Berlin zurück mit meinen schiefen künstlerischen Anschauungen, und das war ein Glück, weil der hätte mir ja niemals freigegeben. Und dann habe ich auch gehört in dem Jahr, es gab auch schon vom Fernsehen Anfragen, und er hat das alles immer abgeblockt, ne? Also es war ein Glück, dass ich mich auch noch krachte, und also für den machte dann als Gast in Greifswald und Freiberg noch Theater und konnte dann natürlich drehen. Das ist ja interessant, was Sie sagen, weil das war damals durchaus bei vielen Schauspielern, der Film hatte gar nicht so diesen guten Ruf an sich, ne? Nein, so wie heute, alle wollen immer zum Film oder nun jetzt ja natürlich auch ins Fernsehen oder machen ihren YouTube-Kanal. Also das war, nee, für mich war das merkwürdigerweise gar nicht so. Ich habe wirklich erstmal nur ans Theater gedacht, ja. Ihr Durchbruch kam dann als Lehrerin Susanne in dem Film Zeit der Störche. Was können Sie zu diesem Film noch sagen? Ja, also der Durchbruch war natürlich Abschied. Beim Publikum ganz sicher auch, weil der einfach mehr gespielt wurde, während Abschied ja in einigen Bezirken immer mal gesperrt wurde. Dann wurde er, aber ich meine, für die Fachleute, und das war ja nun alles in der DEFA konzentriert, jeder DEFA-Regisseur ist natürlich bei den Abnahmen dabei und alle hatten den Film gesehen, und dadurch gab es natürlich eine Anfrage nach der anderen. Also ich habe mich nie um irgendetwas bemüht. Dadurch, und dieser Film, wo waren wir jetzt bei diesem? Zeit der Störche. War natürlich publikumswirksamer, weil er natürlich erstens überall gespielt wurde und weil er ja auch junge Leute betraf. Also ich fand den Film gar nicht so toll, mir gefällt diese Figur als die Susanne schon ganz gut, aber ich würde auf so ein Raubein überhaupt nicht reinfallen. Also ich habe immer so etwas ältere Männer geliebt und kluge und zarte, also jemand, der mich so fies anmacht, den würde ich wie die Susanne erstmal schief angucken, aber ich würde da auch nicht umfallen. Ne? Wer schief angemacht hat, war der Kollege Glatzeder. Der Winfried Glatzeder ist an diesem Film auch bekannt geworden. Zu dem kommen wir gleich, aber mal eine Frage. Er hat ja einen aktuellen Film im Kino, Kundschafter des Friedens. Haben Sie den gesehen? Gehen Sie noch aktuell ins Kino? Nein, selten. Nein, habe ich nicht gesehen. Wir stimmen uns jetzt ein auf die Legende von Paul und Paula, da haben sie mich auch mitgespielt. Natürlich mit den Brudis. Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön, als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abhauen. Leben und Sterben und Streit. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, es ist Zeit, dass er geht. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abhauen. Leben und Sterben und Frieden und Streit. Weckt sie nicht, bis sie selber sich regt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Günstige Preise? Du kriegst günstige Preise. Jetzt bei Kaufland. Tolle Angebote von Donnerstag bis Mittwoch. Zum Beispiel Sachsenmilch Haarmilch, die 1-Liter-Packung zum Aktionspreis für je 88 Cent. Und die große Rabattaktion. 30% Rabatt auf alle Artikel von Pop. Dies und vieles mehr nur bei Kaufland. Die Pudis aus Die Legende von Paul und Paula. Den Titel haben sie übrigens nicht selbst geschrieben, der wurde für den Film direkt geschrieben. Für mich ist das einer der schönsten Filme aller Zeiten, zart, lyrisch. Was bedeutet Ihnen dieser Film? Also für mich ist es nicht der schönste Film, den ich gedreht habe. Dazu war die Rolle ja auch sehr klein, aber kleiner. Es war natürlich sehr, sehr witzig. Ich fand die Figur sehr gut. Ich habe das auch gern gespielt, weil ich bin auch ein Berliner Typ. Ich komme aus dem Hinterhaus. Also ich weiß, wie die Leute so ticken und wie sie reden. Das war natürlich ein Kabinettstückchen. Ne? Und dann noch mit Käthe Reichel als Mutter. Ja. Hey, bin ich Jesus? Ja, oder so. Also das war natürlich, machte Spaß. Ne? Und das Witzige war, am Rande, weil sie ja auf Glatzeder vorhin kam, wir haben ja da in dem anderen Film, wie heißt der Film? Zeit der Störche. Zeit der Störche. Was Blödes, ich will nämlich mal auf den Storch kommen. In Zeit der Störche beide gespielt. Und als wir uns jetzt, es war 3 Jahre später ungefähr, wieder sahen, hatte er ein Kind und ich ein Kind inzwischen. Also das war sehr süß, weil wenn man es mit den Störchen zu tun hat, muss man aufpassen. Oder es klappt auch wunderbar. Wir waren beide glücklich mit unseren Kindern. Ja. Und das auf Radio Marabu. Ja, das passt doch gut. Ne? Sie hätten aber gern auch die Paula gespielt, oder? Ja, ne, wer nicht, ne? Also der Caro kam zu mir nach Hause und hatte also das Drehbuch und sagt, ja, und guck mal rein und so, aber ich möchte, dass du das spielst. Und dann habe ich das so, kann ja sehr schnell lesen und blättern, und dann habe ich gesagt, ja, ich würde aber auch gerne die Paula spielen. Und dann sagt er, ja, selbstverständlich, und du wärst eine hinreißende Paula, natürlich könntest du die spielen, aber weißt du, wer spielt mir dann die Schöne? Ja. Und dann dachte ich, Kompliment, genau. Haben Sie aber beim ersten Blick in das Drehbuch oder auch beim Drehen schon gemerkt, dass das was Großes wird, dass es so eine Art Kultfilm werden kann? Nein, das kann man nie ganz genau wissen, auch wenn man es sich vornimmt. Das klappt nicht, wenn man es sich vornimmt. Aber natürlich wusste ich, da ist sehr viel Humor drin. Ich wusste, es ist sehr viel Kritik drin. Der Autor war ja bekannt als auch immer mal verboten und so weiter. Und der Caro war ein hinreißender Regisseur, der auch Kleinschüler war, wie mein Mann. Also ich wusste, da das wird schon was werden, ne? Das ist klar. Und der Brauer war ein hervorragender Kameramann. Das konnte nur gut werden, aber das ist natürlich so ein Booker, das kann man nie voraussagen. Ich bin begeistert bei diesem Film auch von dieser Bühne. Zum einen der Abriss der alten Häuser, das Entstehen der Neuen, das ist ja eine Art Bühne, auf der das Ganze stattfindet. Also brillante Idee nach wie vor. Der Film ist voll von wunderbaren Nebenrollen. Und da würde ich natürlich, da sind ein paar meiner persönlichen Lieblingsschauspieler dabei, zum Beispiel Jürgen Frohrieb. Sterne ist zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der wechselte Der wechselte in diesem Film eigentlich ins Altersfach. Der spielt in dieser einen Disco, den Tänzer, Jürgen Vorebia. Und ich frage Sie einfach mal, haben Sie da so ein paar Kollegenerinnerungen noch bei diesem Film? Also Jürgen Vorebia zum Beispiel, Fred Elmare oder auch Rolf Ludwig, der Arzt. Also Vorrieb habe ich als Kind gesehen in Sterne, das war für mich ein großes Erlebnis, und aber leider war ich bei diesen Dreharbeiten gar nicht dabei, wo er da drehte, und ich habe nie mit ihm persönlich einen Kontakt gehabt, mal so ein bisschen bei den Polizeirufen durch meinen Mann, aber so von fern. Also ich habe ihn immer gesehen und im Auge gehabt, fand ihn immer wunderbar, natürlich ein toller und sehr erotischer Mann, aber ich habe nie mit ihm zu tun gehabt. Also das, und mit Fred Elmare, mit dem habe ich mehrere Sachen auch im Fernsehen gehabt. Das war ja ein zauberhafter Mensch, ne? So lustig und so klein und so lieb und so, der war so knuddelig. Und der hat dann zu mir gesagt, weißt du, ich bring dich da rein, ich bin da jetzt so glücklich in aller Freundschaft und so, ich bring dich da rein. Und er hat tatsächlich das irgendwie geschafft. Also es war natürlich dann der Bleiweiß auch, den ich als Regisseur ja kannte, der mich natürlich besetzt hat, aber ich habe natürlich nicht geahnt. Ich komme zwar, springe jetzt ein bisschen, aber ich verdanke das offensichtlich auch dem Delmare, dann dieses in aller Freundschaft, 13 Jahre die Mutter gespielt zu haben. Ne? Und Rolf Ludwig? Rolf Ludwig, mit dem habe ich leider auch nie eine Szene gehabt, auch ein Abschied, so waren das andere Szenen. Aber Rolf Ludwig, wusste ich natürlich, dass er ein großartiger Schauspieler ist, habe auch viel von ihm gesehen, aber man traf ihn am meisten in der Möwe. Ne? Und als junge Schauspielerin geht man natürlich auch in die Möwe, das war damals so ein Ort, der auch nachts auf hatte, da konnte man noch nach dem Theater bis um 2 oder 3 noch feiern. Ja, und Rolf Ludwig erzählte mir einmal, der ja auch ganz gerne damals einen über den Durst trank, und das ich mit großen Augen sah, ich war ja noch sehr jung und trank noch ganz wenig, trinke jetzt gar nicht mehr, also nicht, dass Sie denken, es ist immer schlimmer geworden, aber er erzählte mir eine hinreißende Geschichte, weil er natürlich meistens alkoholisiert nach Hause fuhr. Ich habe das nie begleitet, aber er erzählte mir mal, und das fand ich so typisch für ihn, also er wurde einmal angehalten, ne? Und das war ihm klar, dass er, und dann ist er aus diesem Auto gesprungen, hat er gesagt, auf die Straße, hat sich auf die Knie geworfen und hat geschrien, ich bin ein Schwein, ich bin ein Schwein, sperrt mich ein, ich bin so eine Sau, ich habe getrunken und mich in das Auto gesetzt. Und die Tränen liefen ihm fast über die Backen und die Polizisten haben ihn getröstet. Gehen Sie wieder rein, fahren Sie schnell nach Hause, fahren Sie schnell nach Hause. Das ist mir also ewig im Gedächtnis geblieben, weil er ist natürlich ein so hinreißender Komödiant und hat das natürlich ausgenutzt. Der Film lief damals gar nicht so lange im Kino. Ich habe ihn zum Beispiel auch über Filmclub-Einsätze gesehen. Da wurde der Film immer mal hineingenommen, Paul und Paula, da konnte man ihn sehen. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen Musik spielen. Und was für Musik hören Sie denn so gern? Also ich höre am liebsten und eigentlich nur, wenn ich es richtig bewusst etwas einstelle, Barockmusik, also vor allen Dingen Bach, aber auch Händel. Ich höre gern auch mal Beethoven und Schubert, also ganz klassische Sachen. Ansonsten ist mein Musikverständnis für Jazz oder auch für Schlager. Gut, irgendwelche Schlager prägen sich immer mal ein. In der Jugend, da hat man nachgetanzt, das ist auch schön. Aber was ich wirklich toll finde, erstens die Pudis, diese Sache finde ich wirklich musikalisch, das ist auch ein toller Komponist gewesen und sind auch tolle Texte, sind ja Bibeltexte. Also das berührt mich jedes Mal, wenn ich das noch heute höre. Und dann merkwürdigerweise, obwohl ich mit England und damit wenig zu tun habe, die Beatles, ich weiß nicht, das klappt immer. Das ist irgendwo auch ein Stück meiner Jugend und als ich das gehört habe, ich dachte, ach, da müsste man sein. Also das war so ein Traumort, ne? Und es ist so eine Musik, die irgendwo ans Herz geht. Da ist, die haben irgendeinen Zauber, den andere in dieser Zeit auch tolle Musik haben die gemacht, aber nicht haben. Also für mich nicht. Also die Beatles. Her shoulder made her look a little like a military man. ja, da gibt's noch eine schöne Sache. Als meine Tochter dann so 12, 13, dann der Musikgeschmack sich herausbildete und sie auch suchte, also abgesehen davon, dass sie Gott sei Dank auch Bach liebt und sehr viel Verständnis für diese Musik hat, liebte sie dann auch die Beatles. Und das war ganz unbeeinflusst von mir und sie weiß da sehr viel mehr, die kannte alles, also die hat sich richtig beschäftigt, ne? Und dann sagte sie einmal zu mir, ist es nicht schön, dass wir die gleiche Musik lieben? Und da fällt mir auch noch einer ein, bei den Beatles loben eigentlich viele, alle aus intellektuellen Gründen John Lennon. Und ich bin da mit Bob Dylan, ich bin einer der wenigen, der eigentlich Paul McCartney mehr mag. Vor allem von den Soloplatten, die so unglaublich ausgefeilt, so oft mit Neigung zum Schnulz. Ja, das ich, aber McCartney ist für mich der ganz... Genau, das ist es. Paul McCartney. Aber nun zurück. Wir haben noch einen Film zu besprechen am Ende der ersten Stunde. Ein sehr schöner Film, Die Taube auf dem Dach, von einer wunderbaren Regisseurin, die wir hier auch ein bisschen ehren wollen, Iris Gussner. Was können Sie zu diesem Film erzählen? Ja, also es war der erste Film mit einer Frau als Regisseurin für mich. Also ein erster wichtiger Film. Ich glaube, ich habe einmal so einen Märchenfilm, aber ich weiß nicht, ob der danach oder davor war. Das war auch eine unangenehme Erfahrung, relativ. Und ich war ganz erstaunt, wie wunderbar das ging. Das war so unaufgeregt. Es fehlte auch ein bisschen die Erotik, aber es war wunderbar. Also ich weiß gar nicht, wir haben uns auch, ich weiß nicht auf welcher Ebene, heute würden wir sagen, das war ganz klar, weil wir uns immer noch mögen, ohne dass wir viel immer zusammen waren. Zwischendurch haben wir uns manchmal auch jahrelang nicht gesehen. Das war so eine Übereinstimmung, weil ich immer gesagt habe, ja, du hast eigentlich gar nicht viel gesagt, also beim Regie führen. Ja, sagt sie, du hast immer alles richtig gemacht, ja. Es war irgendwo, ergab sich das wunderbar, ja. Dieser Film hat eine ganz komische Geschichte gehabt, da wurde damals auch nicht gezeigt, dann erst nach der Wende und dann wiedergefunden, aber nicht die Farbkopie, sondern nur die Schwarz-Weiß-Kopie. Trotzdem läuft er heute immer mal auf Filmfestivals und da treffen sie dann auch immer wieder aufeinander. Ja, das ist auch schön und sie ist ja noch sehr viel mehr unterwegs gewesen, selbst in Amerika mit dem Film. Also sie hat da wirklich große Ehrung erfahren. Wir haben das neulich mal im Arsenal wieder zusammen gesehen, wo diese Leute dieses Arsenal gegründet jetzt haben und eigentlich haben gesagt, na, das ist Weltkarriere, hätte das werden können. Ne? Also es ist schon toll, dass der Ruhm danach gekommen ist, aber das war natürlich unglaublich bitter für eine junge Regisseurin. Und es ist ja, die Farbkopie ist gefunden worden, aber die ist irgendwo in einer Ecke geschmissen gewesen und die ist kaputt. Und es war auch nicht mehr herzustellen. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, der Gräf, also damals der Kameramann, der ja später dann auch Regie geführt hat. Und es hat natürlich das Schwarz-Weiß, ich liebe das Schwarz-Weiß, war das, was Strenges hat. Aber dieser Film war natürlich auch auf Farbe konzipiert. Also dieser Thüringer Wald, diese wunderbaren Wälder. Und wenn die da so einsam und so verzweifelt, im Grunde so nicht wissend wohin, das ist ja die ganze DDR gewesen, wie die zum Schluss da laufen und nicht zueinander finden können, nicht wirklich. Und im Gegensatz dazu diese Landschaft, das ist natürlich verloren und das bleibt bitter. Kennen Sie die weiteren Filme von der Iris Gussner? Ja, ich habe jetzt einige gesehen, Kaskade und so. Der ist toll, Kaskade rückwärts, ja. Ja, und irgendwas, ist das der Mädchenfilm? Ist das diese mit diesem? Das ist der mit dem Mädchen, was dann in Berlin neu anfängt, was vom Land in die Großstadt zieht und dann ein neues Leben anfängt. Ich habe noch das gesehen, wo sie das ganze... Alle meine Mädchen, ja, genau. Ja. Und mir gefällt natürlich auch der Film mit dem Syrier, der ist ja heute fast aktuell, dieser eine Film, der kam... Nee, das war ein späterer Film von der Iris. Kann sein, dass es da auch schon mal, aber sie hat dann einen Film gemacht mit der Ausländerproblematik, der mich sehr berührt hat heute, weil er ja ohne unsere heutige Hektik dieses Thema bespricht. Ja, es ist auch berührend, den kenne ich nicht, berührend. Da kommt ja auch ein Araber vor in diesem Film, ja. Taube auf dem Dach. Und das ist so rührend. Und auch ich mag ja diese Musik so. Ich muss da irgendwann schon mal gelebt haben, ne, in Petra oder so. Also ich will immer mittanzen. Also bei aller Fremdheit und ne, die es auch gibt, aber das ist so, und das ist so toll da eingebaut. Also sie hat das schon damals genial gemacht. Aber ja, wir sind dann ein bisschen getrennt weil ich glaube, sie ist auch weggegangen. Ne? Aber wir sind ja dann weggegangen, ich mit meinem Mann, und dadurch haben wir uns, so, habe ich auch viele ihrer Filme dann gar nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall wollen wir an dieser Stelle, wir wollen ja Literatur und schöne Filme weiterempfehlen, Iris Gussner empfehlen, dass wir sie nicht vergessen, und wer die DVDs gibt, es alle zu kaufen, also kann man sich wirklich auch holen, und sind sehr, sehr sehenswerte Filme. Ja, und zum Ende der Stunde Händel. Nachrichten. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat vor einem wachsenden Desinteresse in Deutschland für die Bundeswehr und militärische Fragen gewarnt. Er meint, man solle Verständnis für Militär aufbringen. Verständnis für Krieg und das Töten. Verständnis für das Abschlachten von Menschen. Willkommen in der Realität. Danke, Herr Schäuble. Mittwoch, der 7. Juli 2021. Der südkoreanische Geheimdienstchef wirkt nach eigenen Angaben persönlich an der Vorbereitung eines möglichen Besuchs von Papst Franziskus in Nordkorea mit. Die russische Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der OSZE hat die Sitzung in Wien aus Protest gegen die Verletzung der Geschäftsordnung bei der Entscheidung über die Prüfung einer Resolution verlassen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen estnischen Diplomaten in St. Petersburg bei der Entgegennahme von Geheimunterlagen festgehalten. Nach Warnschüssen auf ein britisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer fordert Moskau London auf, Provokationen zu unterlassen und die Region friedlich bleiben zu lassen. Im Falle von eventuellen unfreundlichen Aktionen seitens Washingtons wird Moskau dem russischen Außenminister Lavrov zufolge deutlich darauf reagieren. Immer friedlich Großbritannien, das Land behält sich ein Recht auf Luftangriffe in Afghanistan nach dem Truppenabzug vor. Dieser soll laut Pentagon bald abgeschlossen sein. Der Libanon steht laut dem Regierungschef vor einer sozialen Explosion. Er ruft die Weltgemeinschaft zu Hilfe auf. Der weißrussische Präsident Lukaschenko will nicht zulassen, dass sein Land zu einem Auffangbecken für illegale Migranten auf dem Weg in die EU wird. Er möchte Migranten ins gemütliche Europa ziehen lassen. Die weißrussische Nachrichtenagentur Belta berichtet. Der Unabhängigkeitstag in den USA wurde von landesweiten Schießereien überschattet. Es gibt mindestens 150 Tote. Ja, in den USA weiß man zivilisiert zu feiern. Der US-Bundesstaat New York hat wegen der zunehmenden Gewalt mit Schusswaffen den Katastrophennotfall ausgerufen. Ex-Polizist Adams sieht sich bei der New York-Wahl als Sieger. Es geht um die Vorwahl im Rennen um das Amt des Bürgermeisters. Die internationale Atomenergiebehörde wirft dem Iran Verstöße gegen das Atomabkommen vor. Das schwedische Parlament stimmt heute erneut über die Ernennung des Sozialdemokraten Löfven zum Regierungschef ab. Auf einen Kriminalreporter gab es in Amsterdam einen Anschlag. In Güstrow wurden zwei Afghanen bei einem Streit mit Syriern verletzt. Zu Corona, man geht von mehr als 2500 Fällen in Verbindung mit der EM aus. Die Bundesländer sind mehrheitlich gegen Sanktionen für Menschen, die einem vereinbarten Impftermin fernbleiben. Reisebeschränkungen werden wieder gelockert. und Großveranstaltungen bald wieder erlaubt. Das Robert-Koch-Institut meldet 985 Neuinfektionen, Inzidenz 5.1. Der Lockdown in Sydney, Australien wird verlängert. Die Weltgesundheitsorganisation hat weitere Entzündungshemmer in die Medikamentenpalette zur Behandlung von Covid-19 aufgenommen. Die Mehrheit der Deutschen sind für eine Aufhebung aller Corona-Einschränkungen. Umfrage Meinungsforschungsinstitut YouGov. Israel meldet eine geringere Wirksamkeit von der Pfizer-BioNTech-Impfung, die uns als Ausweg aus einfach allem geboten wird. Schützen Impfungen auch vor Hitze? Forscher haben untersucht, in 80 Jahren sind bis zu 75% aller Menschen gesundheitlich von Hitze betroffen. Das Ganze kommt von der Technischen Universität München. Der Ausblick auf 80 Jahre wahrscheinlich genauer als der Ausblick auf die nächsten 24 Stunden. Im Osten und Südosten gebietsweise noch Regen, sonst ein Wechsel von Sonne und Wolken. Donnerstag, Freitag durchziehende Gewitter. Freundlich im Osten am Samstag. Mittwoch, Original Berlin. Heute und morgen, Heidemarie Wenzel, heute und morgen das neue Deutschland von 1983, damit alles passt. Das Ganze gleich nach Kurt Demmler aus der 89er LP Kerzenlieder mit Daniela und Doreen, mein Lied. Die Erde ist noch heiß, sie tut nur so, als ob sie nichts von Liebe weiß und stellt sich Gott. Montag bis Freitag, 16 bis 18 Uhr, DDR1 Original Berlin. Hinein in das Jahr 1983, hier sind die Pudis mit Computerträume, gleich das neue Deutschland. Der warme Sommer 1983, der 7. Juli. Das neue Deutschland auf Seite 1, die Jugend der Volksrepublik Polen und der DDR bekundet, vereint im Kampf für die Sicherung des Friedens auf unserem Kontinent. Es gab ein Meeting in Czoszelek, Görlitz, am 33. Jahrestag des Abkommens über die Oder-Neiße Friedensgrenze. Auch ein Appell junger Parlamentarier an die Jugend Europas. Ein DDR-Sprecher sprach in Genf, eine Konferenz über Palästina sei nötig. Die Mehrheit der Bundesbürger sprach sich gegen die Stationierung neuer US-Raketenkernwaffen aus. Eine Forschungsgruppe in Mannheim ermittelte, 78,6% der Befragten waren dagegen. Die Stellungnahme der DDR zum Moskauer Gipfeltreffen wurde von westlichen Nachrichtenagenturen stark beachtet. Man solle nicht aufs Spiel setzen, was in 38 Friedensjahren erreicht wurde. AP gab den Appell der DDR-Führung wieder, auch Reuters und auch Franzosen AFP. Auch die DPA schrieb, André Gromyko empfing den Botschafter der Volksrepublik China. Teilnehmer aus 11 Ländern trafen sich in Dresden. Es gab einen Ruf von einem Solidaritätsmeeting, Hände weg von Nicaragua. Die Germanistenausbildung fand in Leipzig und Güstrow statt. GST-Funktionäre waren im Erfahrungsaustausch in Sommer da. Ein Mikroelektroniktechnikum wurde an der TU Dresden eröffnet. Die Kulturseite, Volkskünstler der Karl-Marx-Universität bieten interessante Programme. Marianne H. Stars schrieb, berichtet wird von den Blasmusiktagen des Rundfunks und der SDAG Wismut. Auch gab es wieder einen Buchbazar in der Rostocker Innenstadt. Es gab den Preis für den Potsdamer Chor beim 6. Kinderliedfest in Rostock. Oda Schottmüller wurde in einer Dokumentation gewürdigt. Es war eine antifaschistische Künstlerin. Die Stadthalle Karl-Marx-Stadt zählte über 350.000 Besucher. Konzerte für den Frieden begannen in Tokio. Der USA-Kongress hat zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 21 Millionen Dollar für die Hetzsender Radio Free Europe und Radio Liberty bewilligt. Das geht aus einem Beitrag der Washington Post hervor. Die Extragelder zum Jahresbudget 1983 sollen vor allem für den Ausbau der Subversion und Hetzpropaganda gegen die Sowjetunion eingesetzt werden. Diese Sender senden noch heute, so viel zum Ende des Kalten Krieges. Heiß muss er werden. Das ist das Ziel dieser Sender. Auch setzen die USA 1983 ihre Einmischung in Afghanistan fort. In Pyongyang fordern Journalisten den Stopp der imperialistischen Hochrüstung. Mehr als 15.000 Werktätige, darunter rund 5.000 Stahlarbeiter aus Sagunto, demonstrieren gestern in Madrid gegen die geplante Stilllegung des Eisenhüttenbetriebs in der ostspanischen Stadt. Unwetter wüteten in Indien und Europa. Türkische Dörfer waren von der Außenwelt abgeschnitten. In Bern wurde ein 17-Jähriger erschlagen. Auch in Österreich gab es Unwetter in der Nähe von Innsbruck. 50 Häuser wurden von Wasser und Schlamm überschwemmt. Geröllmassen blockierten das Ortszentrum. In Tokio wurde ein Riesensalamander von 1,25 Meter Länge gefangen. Rom machte sich Sorgen über seinen steigenden Grundwasserspiegel. Der Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik gab heraus Erlebnis Weltraum von Sigmund Jähn. Die erste Auflage erschien im dritten Quartal 1983, die zweite Auflage im ersten Quartal 1984. Berichtet wurde von einem erlebnisreichen Tag über 1000 Kinder im zentralen Pionierlager M.I. Kalinin. Ein Bericht von Oswald Mayer auf der Berlin-Seite. Im Turn- und Sportfest brachte man eine Sonderbriefmarke heraus. Der Blick aufs Fernsehen. Im ersten das Wetter, aktuelle Kamera, dann Bong mit Jürgen Karnay, Prisma später. Eine Gaunerkomödie, große Wette um ein kleines Bier. Im zweiten, Agnes Kraus, Alma schafft alle. Programm wie heute. Radio DDR 1, die musikalische Luftfracht. Danach die Rarität vom Jazz zum Soul, vom Chanson zum Rock'n'Roll. Sehr, sehr gute Sendung, habe ich ab und an gehört, direkt nach der Luftfracht. Danach gibt es etwas zum 85. Geburtstag von Hans Eisler. Im zweiten die Stunde der Klassik, Studio 80 und Konzertsaal im Funk. Berlin Rundfunk brachte Klaviermusik von Dmitri Schostakowitsch, danach die Jazzbühne Berlin 83 und danach die Opernszene. Stimme der DDR, die Beatkiste, danach die wissenschaftliche Weltanschauung und Berichte von den Dresdner Musikfestspielen 1983, 23 Uhr zwischen Chanson und Jazz, das war auch immer sehr hörenswert. Fürs Grobe jetzt, Rockhaus, Arbeitsschluss. I'm

Du bist über mich gekommen wie ein Feuerwerk, das niemals erlischt. Du nimmst mich mit in deinen Himmel und ich reim für dich ein schnulziges Gedicht. Lass mich dir zu Füßen liegen, nimm mich mit in deinem Boot, lass uns nach übermorgen fliegen, du mit Wasser und Brot. Ich will lachen, ich will heulen, ich will staunen, aber alles nur mit dir. Lass mich betteln, lass mich flehen, aber höre mich an, weil ich ohne dich, glaub ich, nicht mehr durchatmen kann. Ich will lachen, ich will heulen, ich will staunen, aber alles nur mit dir. Das erste Laub fällt nervös auf die Straße, du bist Gott sei Dank noch hier. Tausend Sterne und der Mond und die Nacht machen sich breit vor meiner Tür. Fasse leise in dein Haar, in dem sich grad der erste Morgen bricht. Ich weiß genau, wer du mir bist, und ich reim für dich ein schnulziges Gedicht. Lass mich dir zu Füßen liegen, nimm mich mit in deinem Boot, lass uns nach übermorgen fliehen, nur mit Wasser und Brot. Ich will lachen, ich will heulen, ich will staunen, aber alles nur mit dir. Lass mich betteln, lass mich flehen, aber höre mich an, weil ich ohne dich, glaub ich, nicht mehr durchatmen kann. Ich will lachen, ich will heulen, ich will staunen, aber alles nur mit dir. Nimm mich mit in deinem Boot, lass uns nach übermorgen fliegen, nur mit Wasser und Brot. Ich will lachen, ich will heulen, ich will staunen, aber alles nur mit dir. Lass mich betteln, lass mich flehen, aber höre mich an, weil ich ohne dich, glaub ich, nicht mehr durchatmen kann. Ich will lachen, ich will heulen, ich will staunen, aber alles nur mit dir. Nicht schlecht, Gala und Gogov. Und hier noch NO55. Thank you. Schon ein wenig überzogen. Fast zwei Stunden jetzt auf DDR1, dann ad libitum unser progressiver Abend. Mediengeschichte auf DDR1. Immer am 1. Mai waren Rundfunk und Fernsehen von den Übertragungen aus Berlin geprägt. Hier ist die Karl-Marx-Allee in Berlin. Mit herzlichem Beifall empfangen viele Zehntausende Berlinerinnen und Berliner den Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker. Erinnerungen an den Rundfunk der DDR auf DDR 1. Tagobank, Sarah Muth. Hallo, ich rufe wegen meinem Pony an. Deinem Pony? Papa hat gesagt, da muss er erst mal Frau Muth fragen. Okay, dann gib mir doch mal deinen Papa. Die Targobank gibt kleinen und großen Träumen Rückenwind. Mit dem Wie-für-mich-gemacht-Kredit. Jetzt beraten lassen. In der Filiale, am Telefon oder auf targobank.de. Wir geben Rückenwind. Targobank. Jeden Morgen denk ich fröhlich, auch heute fährst du wieder U-Bahn, zieh mir meine bunte Bluse und die neuen roten Schuhe und auch die anderen Ecken ähnlich, denn sie sind ja nicht so dämlich und versäumen diese Sause, deshalb bleiben sie nicht zu Hause, was alle in den Tunnel zieht, das ist der U-Bahn wie. Jetzt sehen wir vor und dann zurück. Dann gehen wir ja nicht, weil es nicht geht. Eine Tasse Sirup an der Bede, denn da fest gibt's meine Kleine, oder wie? Nimm meine Tasche, aller Affe. Klemm zwischen deine Knie. Morgenstund hat Jolte Munde und zu Jippik noch eine Runde von die Wörter, die ich kenne, aber hier nicht weiter nenne. Sie zerquetschen meine Rippen, meine Bluse Enkenstücken und mein neuer Hut, der weiße, liegt hier unten sonnig. Ewig singen wir das alte Lied und zwar den U-Bahn-Beat. Jetzt kommt sie an, nischt wie Rinn. Da fährt sie los, da fallen wir hin. Sie mit ihrem dicken Hintern tun ja den Verkehr behindern, schreit ein Mann. Und sie haben was am Börsing. Roll ich ihn dafür an. Sagst du noch mal, alter Eule, ziert dein Mundgesicht der Beule, machst einen dicken Otto hier, alter blinder Passagier. Will gut die 2 Groschen sparen und damit den Urlaub fahren. U-Bahn-Penner, ihr habt das einfach nicht zu sagen. Ewig singen wir das alte Lied, und zwar den U-Bahn-Beat. Du hältst sie an, hier muss ich hin. Da fährt sie los, ich bin noch drin. Und so nie fährt ungelogen, tritt mir auf die Hühnerohren, aber wie? Aua! Ich höre die Engel alle, und zwar den U-Bahn-Beat. Ein Stuhl, ein Feuer, ein Feuer, ein Feuer, ein Feuer, ein in der Hammerschenk zur Tanzmusik, da spielt mein Vater gleich. Da spielt sie schien, da spielt sie laut, ganz ohne Notenzeichen. In der Hammerschenk zur Tanzmusik, da bläst der Max Trompet. Da kommt so mein so Kriegsor raus, als wär's sie mit Klavin. In der Hammerschenk so Tanzmusik spielt einer Klarinett. Da dicke Rollen von Händebein, das ist zu langsam brett. In der Hammerschenk zur Tanzmusik, da half ich manchmal aus. Ich bumms die große Trommel an, die merkt man schief draußen aus. Auf zur Armee. Mediengeschichte DDR 1. Ich schwöre der Deutschen Demokratischen Republik. Der Deutschen Demokratischen Republik. Meinem Vaterland. Meinem Vaterland. Allzeit treu zu dienen. Allzeit treu zu dienen. Märchen mit Braut und Bräutigam. Damit die beiden derben, was sie schon lang getan. Im sozialistischen Staat ist der Gegensatz von Geist und Macht von Humanismus und Barbarei aufgehoben. Da sitzen sie, trinken einen süßen, sauren Wein. Da wollt ein in Weimar, überall in der Republik, werden die Vorstellungen der Philosophen und Dichter von der Bestimmung des Menschen verwirklicht. Gesehen, gehört, gefunkt. DDR 1. Erinnerungen an den Rundfunk der DDR auf DDR 1 aus dem Jahr 1985, ein Beitrag über Lieder. Noch immer ist Cäsars »Wer die Rose ehrt« eines der schönsten Rocklieder, obwohl es ja weit über 10 Jahre auf dem Buckel hat. Wer die Rose ehrt uns Tage auf den Namen. Meyers Universallexikon sagt, das Lied ist eine der am weitesten verbreiteten und historisch einflussreichsten musikalischen Gattungen. So, Auch die Rockmusik hat um das klassische Strophenlied keinen Bogen gemacht. Im folgenden Schnelldurchlauf betreiben wir mal ein bisschen Rockliedgeschichte. Das ist eine Aufzeichnung aus dem Jahre 1975. Die Gruppe Lift mit ihrem damaligen Sänger Stefan Trepte. Er hat dieses lyrische Lied auch komponiert, nach einem Text von Kurt Demmler. Eine richtige Ballade im Rockgewand. Da ist noch der kleinste Stein. Manchmal geh ich meine Straße. Eine Rockgruppe, die ausschließlich liedhafte Formen verwendet, ist Karat. Und wie man hört, können Rocker auch Volkslieder machen. Jeder Schulchor kennt diese Liedform, in der hier Manuel von Senden als Solist und Elektra als Chor singen. Ihr Ursprung liegt viele Jahrhunderte zurück in der geistlichen Musik. Elektra benutzt dieses musikalische Mittel, weil es den Textinhalt unterstützt. Immer wieder schreiben und interpretieren die Rocker unseres Landes Lieder. Lieder haben offensichtlich also als musikalische Form oder wie Meyers Lexikon sagt, als musikalische Gattung ihren Reiz noch lange nicht verloren. Eines der schönsten neueren Rocklieder von Stern Meißen zu Rock für den Frieden 1985. Scheint wie vor tausend Jahren die Erde schwarz und warm. D1. Wieder mal fliegen so. Durch den Raum. Alles, was wir suchen, finden wir in unserem Traum. Zeit ist für uns nur ein Wort. Komm, geh mit mir ganz weit fort. Lass uns heute schweben, mitten durch den Tag, durch das Jahr. Unbekannte Augen verraten, wo ich niemals war. Zeit ist für uns nur ein Wort. Komm, geh mit mir ganz weit fort. Wieder mal. wieder mal träumen in silbernem Schein, ganz ohne Schwerkraft zu sein. Wolfgang Heinz war einer der wichtigsten Künstlerpersönlichkeiten in der DDR, Intendant des Deutschen Theaters. Bereits 1921 spielte er in dem Stummfilmklassiker Nosferatu. Er verkörperte die Hauptrolle des Professor Mamlock. In seinen späten Jahren bereiste er das Land mit Goethe-Abenden. Daraus ein Ausschnitt. Es hat ein Knab, eine Taube zart, gar schön von Farben und bunt, gar herzlich lieb. Nach Knabenart geätzet aus seinem Mund, und hatte so Freud an dem Täubchen sein, dass er nicht konnte sich freuen allein. Da lebte nicht weit ein alt Fuchs herum, erfahren und lehrreich und schwätzig darum, der hatte den Jüngling manch Stündlein ergetzt, mit Wundern und Lügen verprahlt und verschwätzt. Muss meinem Fuchs doch mein Täubelein zeigen. Er lief und fand ihn Strecken in Sträuchen. Sieh, Fuchs, mein lieb Täublein, mein Täubchen so schön, hast du dein Tag so ein Täubchen gesehen? Zeig her, der Knabe reicht's, geht wohl an. Aber es fehlt noch manches dran, die Federn zum Exempel sind zu kurz geraten. Da fing er an, rupft sich den Braten. Der Knabe schrie, du musst stärkere einsetzen, sonst ziert's nicht. Schwinget nicht. Da war's nackt, Missgeburt und in Fetzen. Dem Knaben das Herze bricht. Wer sich erkennt im Knaben gut, der sei vor Füchsen auf seiner Hut. Mediengeschichte DDR 1. Keine Zeit für große Reden, keine Zeit für wenig Mut, keine Zeit für kriecher Heuchler, für die Hoffnung ohne Wut. Keinen Beifall mehr für Beifall, keine Flucht vom Spiegelbild, kein Dichter Möwen treten, hetzen, kein gejagtes Bild. Keinen Schlaf mehr der Gerechte, Bademut, verlose Traum, keine Siege der Geschichte, keine Sucht nach Zeit und Raum. Und kein Wasser mehr als Tinte, und kein Wasser mehr statt Wein, kein Metronom soll je mehr Dirigente Herzen sein. Marie, lieben, lieben, Liberty. Oh, Marie, auf Wunder einfach warten, das bringt's nie. Keine überdünnten Felder, klare Luft für Bitterfeld, keine gelben, braunen Flüsse mit dem Dreck, der ewig hält. Und kein Wasser mehr als Tinte, und kein Wasser mehr statt Wein, kein Metronom soll je mit dirigenten Herzen sein. Lieben, lieben, Liberty. Oh, Marie, auf Wunder einfach warte, das bringt's nie. Lebenslänglich trägt die Dummheit, Todesstrafe blüht im Hass. Keine Chance in Hohlenheit, leeren Trockner Sand wird nass. Und kein Wasser mehr als Tinte, und kein Wasser mehr statt Wein. Kein Metronom soll je mit dirigente Herzen sein. Nur auf Wunder einfach warten, das bringt's nie. Wunder einfach warte. Nur so auf Wunder einfach warte. So auf Wunder warte.